Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Klimakrise samt Überschwemmungen, Stürmen und Verwüstung. Das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Ethnische Konflikte mit Gräueltaten und Völkermord. Kriege um Öl und Wasser. Foltergefängnisse in Guantanamo. Der Atomstreit mit dem Iran. Unlösbare Konflikte in Palästina. Soll das alles sein, was den Menschen zum Beginn des 21. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung einfällt? Ganz im Gegenteil. Seit dem letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts geschieht Erstaunliches. 1989 bricht innerhalb von nur wenigen Wochen eine Mauer quer durch Europa in sich zusammen, nachdem eine bis dahin fast unsichtbare Bürgerbewegung zu einer gewaltigen Welle des Protestes gewachsen war. Landkarten änderten sich, als zwei Jahre danach auch die Sowjetunion aufhörte zu existieren und zahllose Satellitenstaaten auf Druck ihrer Bevölkerung unabhängig wurden. 1994 geschieht Unfassbares im Süden des afrikanischen Kontinents. Nelson Mandela, Vorsitzender des African National Congress und seit 27 Jahren im Zuchthaus, wird Präsident der Republik Südafrika. Vorausgegangen waren Jahre des hartnäckigen Widerstands der schwarzen Bevölkerungsmehrheit und Initiativen in aller Welt. Schulstreiks, Kaufboykotte, Demonstrationen, bis die Apartheid kollabierte. In den folgenden Jahren sollten immer mehr Bürgerbewegungen nach der Freiheit greifen und das Joch jahrzehntelanger Diktatur abschütteln. Bis zum Jahr 2008 wurden von regionalen Bürgerbewegungen weltweit nicht weniger als 61 Gewaltherrscher ohne den Einsatz von Waffen aus ihren Palästen gejagt. Angelehnt an den ersten Satz im legendären Kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels ließe sich sagen: Es geht ein Gespenst um die Welt. Das Gespenst der Zivilgesellschaft. Als am 15. Februar 2003 mehr als 15 Millionen Menschen in 600 Städten der Welt gegen den drohenden Irakkrieg auf die Straßen gingen, sprachen die Kommentatoren der New York Times sogar verwundert über die Geburt einer neuen Weltmacht, der globalen Zivilgesellschaft. Tatsächlich hat sich die Welt und ihr politisches Gefüge zutiefst verändert, seit in den jüngsten Jahren Bürger ihre Macht neu entdeckt haben, sagt der philippinische Soziologe, Umweltaktivist und Träger des alternativen Nobelpreises Nicanor Perlas. That bipolar world of communism versus capitalism. Die bipolare Welt, in der sich Kommunismus und Kapitalismus feindlich gegenüberstanden, wurde von einer neuen Weltordnung abgelöst. Zurzeit ringen drei verschiedene Weltbilder miteinander. Da ist zunächst das beherrschende Modell der Globalisierung. Eliten kontrollieren das Leben von Milliarden von Menschen. Das Weltbild der Globalisierungseliten ist von Machthunger geprägt und sie haben nur wenig Interesse am Vorteil anderer. Das provoziert zwei unterschiedliche Reaktionen. Einmal jene der Fundamentalisten, die ihre traditionellen Werte bedroht sehen und sich zur Wehr setzen. Die Fundamentalisten sind an der Vergangenheit orientiert. Und zum anderen die globale Zivilgesellschaft, die sagt: Lasst uns die traditionellen Werte mit den aktuellen Bedingungen verknüpfen und für eine Welt arbeiten, mit der wir zukunftsfähig werden. Diese globale Zivilgesellschaft ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Der Schlüssel für die Zukunft liegt in der Zivilgesellschaft, denn dort entwickelt sich das Neue, das in die Welt will. Wer einmal danach zu fragen beginnt, was Bürgerbewegungen in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zählte man vor 100 Jahren nur 179 sogenannte Nichtregierungsorganisationen, so waren es 2010 weltweit geschätzte 10 Millionen solcher Bürgerinitiativen. Das können kleine, lokale Initiativen für den Bau einer Umgehungsstraße sein, aber auch international schlagfertige Organisationen wie Greenpeace, Amnesty International oder das Rote Kreuz. Gemeinsam bilden sie die größte Massenbewegung aller Zeiten. Ihr Einfluss reicht in alle Winkel des modernen Lebens hinein. Sie gestalten Sozialpolitik, treiben den Umweltschutz voran, leisten Friedensarbeit, bauen Städte nachhaltig um oder gestalten den Umbau zu einer grünen Landwirtschaft, um nur einige Beispiele zu nennen. Dabei leisten sie oft mehr als gewählte Regierungen, ihre Politiker und Minister. Manchmal gelingt es ihr, Dinge durchzusetzen, an denen internationale Konferenzen mit all ihren Spezialisten scheitern. Die Friedensnobelpreisträgerin Mary Wynne Ashford, die für die Organisation Ärzte gegen den Atomkrieg den begehrten Preis entgegennahm, erinnert sich an einen beeindruckenden Erfolg: die völkerrechtlich verbindliche Ächtung von Atomwaffen. Ich erinnere mich an eine Gruppe aus Neuseeland, die diese Idee bei uns vorstellte und sagte, wenn die schrecklichen Dum-Dum-Geschosse geächtet werden, dann muss das auch bei Atomwaffen möglich sein. Der einzige Weg, das herauszufinden ist, beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag nachzufragen. Und ich dachte bei mir, das ist ein Luftschloss, das kriegen wir nie durch. Aber es funktionierte. Denn 30 Millionen Menschen aus aller Welt unterschrieben einen entsprechenden Appell. Und das Gericht entschied nicht nur, dass Atomwaffen gegen das internationale Recht verstoßen, sondern sogar, dass Atomstaaten die Verpflichtung hätten, sie abzuschaffen. Impulse für den Weltfrieden, die aus der Idee von ein paar Visionären ohne politische Macht entstehen können. Jüngster Ausdruck dieser erstaunlichen Macht von einfachen Bürgern ist die sogenannte Transition Town Bewegung, die sich nicht weniger vorgenommen hat, als alle großen Städte vor dem Ende der Ölförderung so nachhaltig verändert zu haben, dass es infolge weder zu Energie- und Transportengpässen noch zu Hungersnöten kommen wird. Die Bewegung wächst weltweit exponentiell, staunt ihr Gründer, der Ire Rob Hopkins. Nach nur 3 Jahren gibt es schon Tausende von Städten des Wandels. Es beginnt mit einer Gruppe von Leuten, die von einer Idee fasziniert sind. Sie bringen das Thema in die lokale Öffentlichkeit und finden heraus, was in ihrer Stadt getan werden müsste. Sie zeigen Filme, halten Vorträge, sind voller Kreativität und Ideen. Daraus entstehen dann alle möglichen Projekte. Sie führen landwirtschaftliche Kurse in den Schulen ein, fordern den Bau von Radwegen, legen Bürgergärtnereien an, pflanzen Obstbäume. Sie denken über komplementäre Währungen nach, für den Fall, dass Dollar und Euro kollabieren. Oder sie bauen sogar eine gemeindeeigene Energieversorgung auf, bei der die Bürger in eine unabhängige Versorgung investieren können, die nach ihrem Wunsch mit erneuerbaren Energien läuft. Was ist das, um bei der Metapher von Karl Marx zu bleiben, für ein Gespenst, das da um die Welt geht und bisher Unmögliches möglich macht? Wer sind die Leute, die da scheinbar ohne jede koordinierende Leitung, ohne Hierarchien und Verwaltungsapparat einfach so die Welt verändern? Menschen wie du und ich. Ehrenamtliche Mitarbeiter von Bürgerinitiativen, die sich gegen lokale wie globale Fehlentwicklungen engagieren wollen. Sie beginnen vor ihrer eigenen Haustür, leisten Widerstand und setzen immer öfter naheliegende Lösungen um, ohne lang zu planen und zu fragen. Eine soziale Bewegung aus Einzelpersonen, Initiativen, Vereinen, Verbänden, aber auch Kirchen und religiösen Institutionen, ja sogar Gewerkschaften und alternativen Wirtschaftsunternehmen, die ihrem Gewissen folgen und mit neuen Werten eine andere Welt bauen wollen. Christoph Fischer, der in Bayern und Österreich mit der Initiative Zivilcourage eine machtvolle ländliche Opposition gegen die Gentechnik aufbaute, hat die Erfahrung gemacht, dass dazu auch ganz konservative Gruppierungen zählen können. Bauern, Imker, normale Hausfrauen, Familienväter, Gewerkschafter, die Kirchen, gerade die Laienbewegungen in Bayern sind sehr aktiv und die Katholikenräte und so weiter. Und die sitzen da alle zusammen und sagen, es geht um unsere Zukunft, es geht um unsere Heimat. Auch die Kirchen, die Gebirgsschützen, die Gartenbauvereine, die Imker, die Fischer, die Gewerkschaften und viele andere Gruppierungen, die normalerweise, sage ich mal, im normalen Leben nicht so viel Gemeinsamkeiten haben, aber bei diesem Thema an einem Strang ziehen. Das ist eine lebendige Bewegung. Und wenn jeder Einzelne als Mensch Verantwortung trägt, dann braucht es keine Strategie von oben, sondern das ergibt sich. Jenseits von links und rechts finden sich überall in der Welt Menschen zusammen, die sich sorgen. Um die Schönheit des Landes, die Vielfalt der Pflanzen, die Schätze der Kultur, die Lebensbedingungen ihrer Kinder. Anuradna Mittal sitzt in der Kommission, die seit 30 Jahren entscheidet, wer den alternativen Nobelpreis erhält. Und sie beobachtet immer wieder, dass hinter den meisten beispielhaften Initiativen zwei Sachen stehen. Ein maßvoller Egoismus und die Rückkehr zum gesunden Menschenverstand. Natürlich sind wir uns selbst am nächsten. Ich will eine bessere Welt für mich und für alle Kinder, die ich kenne. Das gibt uns die Kraft zu handeln. Du kannst nicht die ganze Welt verändern, aber dein kleines Umfeld. Ich will eine andere Welt, also muss ich etwas dafür tun. Eine positive Zukunft, die wir als die Menschen verwirklichen, die wir sein sollten. Es ist das Engagement und die Fantasie, das scheinbar Unmögliche in die Welt zu bringen, das die globale Zivilgesellschaft so erfolgreich macht. Einen Keimling zu setzen, der dafür sorgt, dass die Zukunft anders wird als die Vergangenheit. Und vor Ort mit offenem Blick wahrzunehmen, was verkehrt läuft. Denn erst wer den Finger auf die Wunde legt, weiß, was zu tun ist und kann etwas ändern, sagt der Zukunftsforscher Erwin Laszlo, Gründer des Club of Budapest, in dem religiöse Führer nach Werten für eine nachhaltige Zukunft suchen. Es gibt sowas wie eine Art Immunsystem von der Gesellschaft, besonders bei Zivilgesellschaften, überall in der Gesellschaft. Die Zivilgesellschaft, wie gesagt, reagiert erst am ehesten. Dieses Immunsystem heißt, dass wenn die Gesellschaft bedroht ist, spürt eine Bedrohung, kommt eine Art Stress. Und dieser Stress kann im schlimmsten Fall eine Paralysis hervorrufen. Die Leute sagen, ja, es ist nichts zu tun, nicht? Oder es kann auch eine Kreativität hervorrufen. Die Leute fragen sich, also, was kann ich tun? Und jeder Teil der Gesellschaft kann sich wandeln, kann sich verändern. Die große Chance gibt es bei der Zivilgesellschaft. Und dort könnte eine Erwachen stattfinden, neue Werte herauskommen, eigentlich ein Bewusstseinswandel stattfinden. Und das ist die größte Hoffnung. Letztlich geht es dabei darum, Lösungen für Probleme zu finden, bevor sie der Politik über den Kopf wachsen. Flöße zu bauen für den möglichen Untergang der Titanic. Eine kranke Gesellschaft zu heilen, bevor sie zerbricht. Lösungen zu finden, die von Herzen kommen. Ein neues Denken und neue Werte zu verbreiten, aus denen dann eine andere Politik und Ökonomie erst entstehen können. Das Geheimnis solcher Initiativen ist ihre solidarische Gemeinschaft, die aus der Ideenvielfalt Einzelner eine gemeinsame Zukunft schafft, sagt die griechisch-amerikanische Zukunftsforscherin Elizabeth Sartoris. Manches dieser Zukunft ist tatsächlich schon gegenwärtig. Es gibt bereits Gemeinschaften in aller Welt, die solche Ansätze schon erfolgreich praktizieren. Diese Pioniere leben heute schon Lebensstile, die sich viele Menschen für die Zukunft wünschen. Sie leben, als wäre die Zukunft jetzt. Und sie schaffen sich damit eine Realität, in der Menschen glücklich, produktiv und kooperativ leben. Es ist dieselbe Welt, auf der zeitgleich schreckliche Kriege stattfinden. Aber es ist möglich, solche Inseln der Zukunft zu kreieren. Inseln der Zukunft brauchte es schon immer. Deshalb ist die Idee einer Zivilgesellschaft auch schon so alt wie die europäische Zivilisation. Aristoteles prägte das Wort schon vor 2300 Jahren. Im frühen 19. Jahrhundert griff es der Philosoph Friedrich Hegel auf, um all jene Kräfte damit zu subsumieren, die nicht Teil der Obrigkeit waren. Als mit der Industrialisierung die Wirtschaft zur eigenen prägenden Kraft wurde, verschob sich die Definition des Begriffs Zivilgesellschaft auf kulturelle Initiativen. Der inhaftierte Reformkommunist Antonio Gramsci schuf in den 30er Jahren mit seinen Gedanken die Grundlage für die heute weltweite moderne Zivilbewegung, sagt der alternative Nobelpreisträger von den Philippinen, Nicanor Perlas. Inhaltlich sagte er in etwa, wir müssen anerkennen, dass es sich bei der Zivilgesellschaft um ein unabhängiges Forum für Ideen handelt. Bevor wir das staatliche System verändern können, muss ein Kampf um die Ideen geführt werden. Denn wir müssen die Menschen von ihrer Angst und ihrem Gefühl der Hoffnungslosigkeit befreien. Als es in den 80er und 90er Jahren zu einer Wiedergeburt der Zivilgesellschaft kam, spielten besonders die osteuropäischen Bürgerbewegungen eine Rolle, weil sie zivilgesellschaftliche Ansätze nutzten, um das kommunistische System zu untergraben. Hier wurde, ironischerweise, die Idee des italienischen Kommunisten Gramsci intensiv genutzt, dass die Menschen zuerst von ihrem Gefühl der Hoffnungslosigkeit befreit werden müssten, bevor der diktatorische Staat selbst gestürzt werden könne. Im Untergrund blühten eben in Gestalt der Bürgerbewegungen ganz besonders die zivilgesellschaftlichen Organisationen auf, die weder mit der Wirtschaft noch mit dem autoritären Staat verknüpft waren. Das war dann die Geburt der modernen Zivilgesellschaft. Unlängst nannte man sie noch den dritten Sektor, der sich irgendwo zwischen Staatsgewalt und ökonomischer Macht ansiedelte und so etwas war wie ein Zünglein an der Waage. Der heutige Begriff der Zivilgesellschaft steht eher für eine unabhängige Kraft, die durch ihre Größe und Vielfalt neue Werte schafft. Damit wird sie für Reformkräfte in Staat und Wirtschaft zum interessanten Kooperationspartner. Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger für Ökonomie, ehemaliger Chefstratege der Weltbank und Berater für den früheren US-Präsidenten Bill Clinton, den man wegen seiner radikalen Kritik an der Wachstumswirtschaft irgendwann vor die Tür setzte, sieht sich selbst, als weltberühmter Ökonom und Akademiker, als Partner der Zivilgesellschaft. Die NGOs have played a very important role in bringing tension. Die Bürgerbewegungen haben eine enorm wichtige Rolle dabei gespielt, die Probleme unseres globalen Systems ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Protest ist das eine, Lösungen sind das andere. Und ich sehe meine Rolle darin, aufzuzeigen, dass hinter den vorgeschlagenen Reformideen fundierte ökonomische Prinzipien stehen. Die Aufgabe der Zivilgesellschaft wird es sein, die Umsetzung dieser Ideen einzufordern. Wir ziehen also durchaus an einem Strang. Doch die neue Rolle als dritte Weltmacht ist vielschichtig. Ohne organisierte Macht und hierarchische Struktur ist sie zwar allgegenwärtig, aber wenig berechenbar. Sie hat keine Macht außer der, die aus kreativer Aktion wächst. Sie muss versuchen, Kultur, Staat und Wirtschaft zu verändern und darf sich von keiner der drei Säulen der Gesellschaft über den Tisch ziehen lassen. Sie muss gleichzeitig gegen Fehlentwicklungen protestieren und neue, überzeugende Modelle erschaffen. Sie muss an den Wurzeln der Gesellschaft arbeiten und zugleich das ganze System erreichen. Frances Moore LaPaix, alternative Nobelpreisträgerin und Demokratieaktivistin, formuliert die Herausforderung der Zivilgesellschaft so. Ich habe das Bild, dass wir uns mitten in einem heftigen Sturm befinden, sei es nun die Finanz- und Wirtschaftskrise oder der ökologische Kollaps. In solchen Stürmen werden große Bäume umgerissen und geben dabei einen Blick frei auf die Wurzeln der Krise. Die aktuelle Frage lautet, wagen wir es, die Wurzeln all der Fehlentwicklung wirklich anzuschauen? Haben wir den Mut für diesen ehrlichen Blick? Wurzelbehandlung könnte man die Aktionen der Zivilbewegung nennen. Dabei sind die Formen der zivilen Aktion enorm vielfältig. Vorträge, Seminare und alternative Medien sollen aufklären. Demonstrationen, Blockaden, Menschenketten und Besetzungen Schlimmeres verhindern. Boykotts den Gegner schwächen. Dabei kann es um den Kampf für Menschenrechte oder gegen einen Krieg ebenso gehen, wie um die Besetzung von Ölplattformen wie der Brand Spa oder dem Tankstellenboykott gegen Shell. Aber auch um kleine Kaufentscheidungen an der Kasse des lokalen Supermarktes. Entscheidend ist die moralische Macht, welche die Zivilgesellschaft gegen die Macht des Geldes oder die Macht der Waffen einsetzt, sagt Nicanor Perlas. Die Zivilgesellschaft kreiert nicht nur neue Werte, sie demonstriert gleichzeitig auch, wie eine andere Welt praktisch aussehen könnte. Also kommen drei Aufgaben zusammen. Einmal die Opposition, der Widerstand. Das zweite ist die Schaffung neuer Werte. Und die dritte Aufgabe ist es, neue Initiativen zu initiieren und modellhaft aufzuzeigen, wie eine andere Welt funktionieren könnte. Dabei kann die Verankerung neuer Werte für die Repräsentanten staatlicher Macht oft bedrohlicher sein als lautstarke Straßenproteste. Als die religiöse chinesische Bewegung der Falun Gong begann, gemeinsam jeden Morgen auf öffentlichen Plätzen zu meditieren, da begann die kommunistische Regierung mit Massenverhaftungen und ließ die Anführer nach Scheinprozessen sogar hinrichten. Sie fürchtete sich vor den neuen Gedanken, die aus der meditativen Praxis entstehen könnten, sagt Nicanor Perlas. So cultural power is very dangerous because it's about how people act. Kulturelle Macht kann etwas sehr Gefährliches sein, denn sie legt fest, wie Menschen leben, denken und handeln. Und die Zivilgesellschaft ist der Motor für den Wertewandel. Ob sie die Globalisierung kritisiert, die Menschenrechtsverletzungen, die Umweltzerstörung oder die mangelnde Gleichberechtigung, es beginnt immer mit einer Kritik an den herrschenden Werten. Und aus dieser kritischen Haltung formt sich bei ihren Protagonisten eine neue politische Identität. In ihrer Essenz muss die Zivilgesellschaft deshalb als kulturelle Bewegung verstanden werden. Sie beginnt in der kulturellen Sphäre, entwickelt dort kreativ neue Werte und stellt Sinnfragen. Aus dieser Quelle entstehen dann kollektive Identitäten, Koalitionen und Netzwerke. Und auf dieser Basis kann die Zivilgesellschaft die Kraft entwickeln, gestaltend auf Politik und Wirtschaft einzuwirken. Deshalb gehören zum Repertoire des zivilen Protests auch die Literatur, das Straßentheater, die Musik oder kulturelle Happenings, Werkzeuge im Kampf um die besten Ideen für die Zukunft. Die globale Zivilgesellschaft baut, wie die Kultur, auf das Prinzip der Vielfalt der Initiativen, Methoden und lokalen Lösungen. Deshalb ist sie als größte kulturelle Bewegung der Menschheitsgeschichte auch nicht zu schlagen. Vielmehr wächst sie kontinuierlich weiter und bietet ständig neue Ideen für die Probleme der Welt. Schlägt der Gegner ihr einen Kopf ab, dann wachsen drei neue nach. Und sie baut, ganz wie einer ihrer großen Pioniere, Mahatma Gandhi, konsequent auf Gewaltlosigkeit. Damit, so schließt die Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Mary Wynne Ashford, ist sie sogar noch machtvoller als der legendäre David, der einst den Riesen Goliath stürzte. Wir müssen uns eher an Menschen wie Nelson Mandela oder Desmond Tutu orientieren, die sich immer klar darüber waren, was gerecht und was möglich war, und die dann als Beispiel vorangingen, um die ganze Gesellschaft weiterzubringen. Das ist eine bessere Metapher als der letztlich gewalttätige David. Wir müssen den Riesen nicht mit der Steinschleuder erlegen. Wir sollten vielmehr verständnisvoll so mit ihm arbeiten, dass er zu unserem Partner wird bei all den Problemen, die er alleine nicht lösen kann, um dann gemeinsam eine bessere Welt zu erschaffen. Wir müssen ihm die Gelegenheit geben, sich zur Ruhe zu setzen.